Ich will keine Texte mehr, nur noch Ratatata. Will schief singen, trotzdem Applaus wie Chaka Khan. Ich will doppelt so viel Geld wie alle anderen aus Prinzip. Ich will nur zu Promo-Zwecken demonstrieren gegen Krieg. Ich will heute sagen, ich hör auf und morgen wieder anfangen. Will die Schuld dafür, dass Kiddies in die Schule rennen mit Pumpgun. Ich will kein Rap mehr, nur noch Hass-Tiraden. Ich will Hotels zerstören, ich will Paparazzis schlagen. Ich operiere mir bei The Swan meine Hoden eckig. Präsentiere sie beim Echo auf dem roten Teppich. Ich will ein eigenes Label und nur Leute signen, die wie ich rap. Nackte Frauen in Hip-Hop-Videos an den Küchentischketten. Pelzmäntel von aussterbenden Tierrassen. Fans, die sich ihr Gesicht zu meinem operieren lassen. Ich will 5 schlechte Alben, Dschungelcamp, Karriereknall. Tellerwäscher, Millionär, Drogenopfer, Pflegefall. Wir werden jetzt Stars, eure Karrieren sind vorbei, das war's. Ihr lebt von Hartz, wir sind nur noch in den Charts. Ficken Arsch nach Arsch, MTV Cribs auf dem Mars. Und beißen dann mit 25 ins Gras. Wir werden jetzt Stars, eure Karrieren sind vorbei, das war's. Ihr lebt von Hartz, wir sind nur noch in den Charts. Ficken Arsch nach Arsch, MTV Cribs auf dem Mars und beißen dann mit 25 ins Gras. Geldscheine sind der beste Freund dieses Mannes. Ich scheiß auf Frauen, an denen kein Silikon dran ist. Ich will Koks für die Nerven, Botox gegen Falten. Will mein Sohn aus dem Fenster der Präsidenten-Suite halten. Erst Rapper, dann Filmstar, dann Gouverneur. Ich will nach Afghanistan rüber auftreten fürs Militär. Ich will zum Hip-Hop-Open fahren, mich mit Promi-Rappern schlagen. Menschenrechtsorganisation, die drohen mich zu verklagen. 13 Stunden Lohn, du brauchst ordentlich Kondition. Kinder, strengt euch an für meine Modekollektion. Ich will ein Harem voll Groupies in Prada und Gucci. Es schmeckt mir zwar nicht, doch ich will Kaviar und Sushi. Will, dass die mein Gesicht in den Mount Rushmore meißeln. Will auf der Bühne Fledermäusen den Kopf abbeißen. Möchte, dass mein Alltag auf MTV zu sehen ist. Ich alt und drogengeschädigt in meinem goldenen Käfig. Wir werden jetzt Stars, eure Karrieren sind vorbei, das war's. Ihr lebt von Hartz, wir sind nur noch in den Charts. Ficken Arsch nach Arsch, MTV Cribs auf dem Mars. Und beißen dann mit 25 ins Gras. Wir werden jetzt Stars, eure Karrieren sind vorbei, das war's. Ihr lebt von Hartz, wir sind nur noch in den Charts. Ficken Arsch nach Arsch, MTV Cribs auf dem Mars und beißen dann mit 25 ins Gras. Ich will, wenn ich nach oben gekommen bin, nur noch davon reden, dass ich nach oben gekommen bin. Schreibt der Text in 10 Minuten, ich kauf mir einen in 3. Ich brauch keinen Partner auf der Bühne, ich hab Ego für 2. Ich will das Sommerloch füllen, steck den Wald im Brand. Will kein Eis im Mund, ich will ne Platinasen-Scheidewand. Anstatt rumzustechen, im Fernsehen hinrichten lassen. Wenn ihr hatet, sag ich, ihr hättet Massenvernichtungswaffen. Einfach in die Menge schießen, wenn ihr nicht applaudiert. Einfach mal ein Kind ficken, was euch halt so interessiert. Ich will vom Ghetto in die 10. Villa mit Pool. Wenn du mein Album brennst, gibt's den elektrischen Stuhl. Heule vor der Kamera, stirbt dein Kind, dein Ace. Und auf den nächsten Sender moderier ich Pimp My Face. Ich will Wasserwerfer auf der Bühne, falls einer mit Obst schmeißt. Auf die Barrikaden gehen und schreien, gib das Koks frei! Wir werden jetzt Stars, eure Karrieren sind vorbei, das war's. Ihr lebt von Hartz, wir sind nur noch in den Charts. Ficken Arsch nach Arsch, MTV Cribs auf dem Mars. Und beißen dann mit 25 ins Gras. Wir werden jetzt Stars, eure Karrieren sind vorbei, das war's. Ihr lebt von Hartz, wir sind nur noch in den Charts. Ficken Arsch nach Arsch, MTV Cribs auf dem Mars. Und beißen dann mit 25 ins Gras. Wenn ich das schon höre, wieder so behindert. Das geht einfach nicht, guck mal. Die probieren das alle so hier, weißt du, die probieren es hier einfach zu machen wie drüben. Aber das, ja, das klappt einfach nicht. Ist nicht real so das hier. Das kann gar nicht. Es sieht einfach ganz anders aus. In Amerika, guck mal, die haben Ghettos und so, die haben Schwarze. Hier gibt's ja nicht mal Basketballplätze oder so, weißt du, das ist einfach... Wie soll man da... Das geht doch nicht, Alter. Die haben keine Blanz außerdem, so, weißt du? Damn, man kann einfach nicht... Mann, hier kann man nicht kiffen wie in Amerika.